2.3 1 Ich war letzte Woche bei einer Theateraufführung meiner Schule. Der Saal war zu meiner Überraschung voll. Alle Plätze waren ausverkauft. Es wurde ein zeitgenössisches Stück aufgeführt. Die Stimmung war super und das Publikum war begeistert. 2 Letzten Monat spielte das Bernheimer Symphonieorchester in unserer Stadthalle. Es wurde ein klassisches Stück aufgeführt, das 5. Klavierkonzert von Beethoven. Am Ende des Abends, als das Orchester eine Zugabe gab, klatschte das Publikum im Takt der Musik mit. Es war ein unvergesslicher Abend. 3 Ich war neulich bei einem Science Slam. Dort präsentieren junge Studierende ihre Forschungsprojekte. Die Veranstaltung war nicht sehr gut besucht, was ich echt schade fand. Denn die meisten Beiträge waren wirklich sehr gut. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen viel Beifall.